um diese Stadt zu zerstören. Mit dem Alarm konnte man die Bombe hören. Kein Angriff nur auf deutsche Schwerindustrie. Deutsche Menschen, das Zentrum der Stadt, das Ziel. Pfadfindermaschinen erleuchteten die Stadt. Dann folgten die Bomber mit tödlicher Pracht. Sie zerstörten unsere Stadt aus purem Hass. Den Deutschen Reich, den Todesschuss verpasst. Der Boden bebte vor den Detonationen. Keine Menschen wollten die Bomber verschonen. Der Asphalt wurde flüssig und auch er brannte. Zu Tausenden die Menschen um ihr Leben rannten. Die Phosphorbomben erfüllten ihren Zoll. Entwachte Feuerstürme forderten den Blutzoll. Ihren Zoll.